Dieses Lied ist für Pastor Klaus, bei der ließ in sein Pastorhaus. Nachts jemand, den er nicht gekannt, Beine und Füße verbrannt. Der war gestolpert kurz vorm Ziel, und weil der Strommast zu früh umfiel, Pastor Klaus hat sofort kapiert, die Angst hat sein Hals zugeschnürt. Aber er hat das Blut gestillt und hat die Wunden gesalbt und geölt. Und er linderte die Pein mit Cannabis und rotem Wein. Pastor Klaus, bist nur Pastor schwach, glaubst du nur an ein Leben danach? Doch wenn du stirbst, kommst du ganz schnell, au Père Eternel. Dies Lied ist für Rosemarie, weil bei der Kripo, da hat sie einen einfach nicht wiedererkannt, einen aus Morgenland. Der war aus der Bank rausgerannt und die Pistole noch in der Hand, lief auf sie zu und sie blieb stehen, sie hat sein Gesicht gesehen. Aber wie er jetzt so da stand, zwischen zwei Deutschen und an der Wand, mit diesem schrecklich verlorenen Gesicht, sagte sie, der war es nicht. Rosemarie, bist nur Rentnerin und die Belohnung, die ist jetzt hin, aber du lachst und weißt, deinen Lohn hast du ja schon. Ist für die Richter, die sich vor Raketen bei Eis und Schnee auf die Straße setzten und sie blockierten, das gab es noch nie. Solche wie ihr haben immer nur so gerichtet, wie es immer schon war, und geschielt, ob der Chefpräsident euch winkt, eure Namen nennt. Ihr habt gebrochen mit diesem Brauch und habt gezeigt, anders geht's auch. Mehr ist das als nur ein Hoffnungsstrahl, das funkelt und funkt überall. Einfache Richter seid ihr nur doch, eure Namen, die nennt man noch, wenn den Namen vom Chefpräsident längst keiner mehr kennt. Für Natascha Speckenbach ist dieses Lied, weil die gibt nicht nach. Sagt, es ginge nicht, dass sie sich schont im Viertel, da wo sie jetzt wohnt. Geht mit den Arbeitslosen aufs Amt, steht meist allein noch am Infostand, macht mit den Frauen aus der Türkei Deutsch und noch so allerlei. Haaren noch wie Tomatensaft, immer noch gibt sie den anderen Kraft. Aber die Ärzte geben mir klar, höchstens noch anderthalb Jahr. Natascha Speckenbach von der Ruhr, bist eine schlichte Genossin nur. Aber unsterblich bist du ganz klar, noch nach anderthalb Jahr. Pastor Klaus und Rosemarie, Natascha Speckenbach und auch die Richter, gibt auch noch paar mehr, kommen von überall her. Die machen vieles so ohne Netz und wenn es Not tut, doch ohne Gesetz, und tun oft was ganz ungeschützt, was ihnen gar nichts nützt. Überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit sind sie vor fremder Not nicht gefeit. Einige glauben sogar daran, dass man das alles noch ändern kann. Ob das so kommt und ob das so geht, das weiß ich nicht mehr, ich sing nur dieses Lied. Doch ohne die, für die ich es sing, hätte alles keinen Sinn.